Kundgabe 6709, empfangen am 8.12.1956. Welchen ihr die Sünden erlassen werdet? Wenn ihr die Worte der Schrift nur dem Buchstaben nachleset, dann wird euch vieles unverständlich sein, oder ihr werdet die Worte falsch auslegen, denn der Buchstabe tötet. Erst der Geist macht lebendig. Und so gehöret also ein erleuchteter Geist dazu, den Sinn der Worte zu erfassen und auszulegen, die ich gesprochen habe, als ich auf Erden wandelte. Meine Jünger verstanden mich, denn jedes Wort, das aus meinem Munde kam, enthüllte ihnen auch mein Geist. Denn diese Hilfe musste ich ihnen gewähren, weil vor meinem Kreuzestod mein Geist noch nicht so wirken konnte wie nach dem vollbrachten Erlösungswerk. Nun aber ist es jedem Menschen möglich, das Wirken meines Geistes in sich zuzulassen, der voll bewusst die Gnaden des Erlösungswerkes nützet, der sich selbst nun so gestaltet durch die Liebe, dass er zu einem Aufnahmegefäß meines Geistes wird, der nun ihn belehret und einführet in die Wahrheit, wie ich es verheißen habe. Und dieser also wird auch den Sinn der Worte verstehen. Welchen ihr die Sünden nachlassen werdet, denen sind sie nachgelassen, und welchen ihr sie behalten werdet, denen sind sie behalten. Ich sprach diese Worte zu meinen Jüngern, von denen ich wusste, dass sie nach der Ausgießung des Geistes hell und klar erkannten die Wesensart der Menschen, die zu ihnen kommen würden mit Krankheiten aller Art, weil sie schuldbeladen waren. Ich wusste es, dass diese bei meinen Jüngern Heilung suchen würden, und ich wusste auch, wer von ihnen sich schuldbelastet fühlte und wer nur seine Krankheiten loswerden wollte. Und all dies wussten auch meine Jünger, deren Geist erleuchtet war und die nun ganz in meinen Willen eingegangen waren, die ganz nach meinem Willen leben und handeln wollten. Und also gab mein Geist ihnen auch die Weisungen, als sie nach meinem Tode ihres Amtes walteten und meine Lehre verbreiteten in aller Welt. Auch sie erkannten nun, wer der Sündenvergebung, der Krankenheilung würdig war und wer noch so tief in der Sünde steckte, dass er nicht die Sünde meiden, sondern nur von seinen Krankheiten frei werden wollte. Und ich gab also mit diesen Worten nur den Jüngern die Zusicherung, dass sie den Zustand der Menschen wohl erkennen und recht handeln würden, wie es ihnen der Geist aus mir eingab. Ein rechter Jünger also, ein Mensch, der durch ein rechtes Liebeleben zum Aufnahmegefäß meines Geistes geworden ist. Ein Mensch, in dem ich nun auch selbst wirken kann durch meinen Geist, der wird auch erleuchtet sein und diese meine Worte sinngemäß auslegen. Mein Wort behielt auch seine Gültigkeit, dass immer wieder die Menschen von ihren Gebrechen Heilung finden, die mir reuevoll ihre Sünden bekennen, die sich in diesem Glauben mir selbst oder einem von meinem Geist erfüllten Diener anvertrauen, wie aber auch der gleiche Diener es erkennt durch innere Weisungen, wo dieses reuevolle innere Bekenntnis der Schuld fehlt und dann auch keine Heilung erfolgen kann. Ich sprach diese Worte zu meinen Jüngern, zu denen, deren Herzen ich kannte und deren Bereitschaft, meinen Geist zu empfangen, sie auch tauglich machte, als meine Apostel in die Welt zu gehen und mein Evangelium zu verkünden allen Völkern. Und die gleichen Worte gelten also deren Nachfolgern. Ich verstehe aber unter Nachfolgern jene, die im Lebenswandel, in der Selbstgestaltung zur Liebe, in der gleichen geistigen Reife, die Voraussetzungen geschaffen haben, die wieder das Wirken meines Geistes in ihnen zuließen. Niemals aber sind jene gemeint, die sich nur an den gleichen Platz gestellt haben, die aber niemals die Ausgießung des Geistes an oder über sich erfahren haben. Letztere können auch nicht meine Worte als an sich gerichtet annehmen und werden daher auch weder Sünden vergeben noch Sünden behalten können. Bedenket, welch sinnlose Verzerrung meiner Worte entstand durch eine Lehre, wie sie nun den Menschen dargeboten wird, dass Menschen sich berufen fühlen, ihren Mitmenschen Sünden zu erlassen oder nicht. Menschen, denen jegliche geistige Reife mangelt, die sich äußern würde in sichtlichem Wirken des Geistes. Selten nur kann sich mein Geist offensichtlich äußern, weil tiefe Liebe und ein dadurch lebendiger Glaube dazu erforderlich sind. Aber Tausende und Abertausende vergeben Sünden und glauben, von mir aus dazu privilegiert zu sein. Wo aber mein Geist wirkte, dort suchen jene es zu unterbinden, wo die reine Wahrheit Aufklärung zu bringen sucht. Dort wird das Wirken Satans unterschoben, was wieder beweiset, welch geistige Blindheit herrscht dort, wo sich die Menschheit Heil suchet. Doch die Finsternis ist dort schon zu tief, als dass ein Licht angenommen würde. Und immer nur kann den Menschen die Liebe gepredigt werden, denn nur ein Liebeleben entzündet ein Licht. Und nur ein liebedurchglühter Mensch erkennt die Wahrheit und schrickt vor solchen Irrlehren zurück. Ohne Liebe ist jedes Wort vergebens. Es wird nicht verstanden, nur immer wieder verkehrt in seinem Sinn. Die Liebe allein bringt Erhellung des Geistes. Die Liebe allein gibt Verständnis für mein Wort. Und erst, so ihr durch die Liebe zu rechten Jüngern werdet, könnet ihr euch als Nachfolger jener Jünger betrachten und dann auch werdet ihr erleuchteten Geistes sein und den wahrhaft reumütigen Sündern die Sicherheit der Vergebung ihrer Schuld schenken können, weil ihr dann auch wisset, dass ich selbst mich eines jeden Sünders annehme und ihm vergebe, der in Reue und Schuldbewusstsein zum Kreuz kommt. Und ich werde wahrlich auch ihre körperlichen Gebrechen heilen. Ich werde den geisterweckten Dienern große Kraft verleihen. Und so wird sich mein Wort erfüllen. Welchen ihr die Sünden erlasset, denen sind sie erlassen. Und welchen ihr die Sünden behalten werdet, denen sind sie behalten. Denn es ist mein Geist, der in ihnen wirket. Amen.